Mein Name ist Pansen und der Vorname Paul. Besonderes Kennzeichen, dieser große Maul. Das Reise steht auf, geht für Stempel hinein. Und auf Hildenberg darf es sein. Was die Leute reden, ist mir so gut so groß. Ich hab nur ein Problem, und das heißt Dorf. Jetzt renn ich zur Bar, lauf Manhattan. Frag mal die sonst noch, was willst du da hätten? Die Kellnerin, die Kaffeekram mit ihrem Bikini. Reduziert wird auf dem Tablett der Martini. Eine alkoholfreie Sache darfst du mich nicht fragen. Hol mir was zu fressen, da kannst du mich jagen. Lad dich nach Hause, ich geh alle von Tätern, von Druckfolgen und schweren Nötern. Die kreisch dich mit Haut und Hof versaufen. Dann mach ich doch bloß eine Flasche kaufen. Die sauf ich halt aus, dass die alte Wimmer. Um das Jährige soll man sich grundsätzlich nicht kümmern. Da-ba-da-da-ba-ba-da-ba-du-da.